WDR 5. Neugier genügt. Ich wollte immer schon nach Sakartvelo. So und nicht anders heißt das wunderschöne Land in der Sprache seiner Einwohner, das an der hochgebirgigen Nahtstelle zwischen Europa und Asien liegt. Genauer gesagt findet man es in Transkaukasien. Südlich begrenzt wird es vom Schwarzen Meer, im Norden vom großen Kaukasus mit seinen schneebedeckten, zackigen 5000ern. Es ist kaum größer als Bayern oder die Schweiz und besteht zu 87% aus Gebirge. Es ist eine der ältesten Nationen der Welt und Sakartvelo hat man über die Jahrtausende unzählige, meist blumig anmutende Namen gegeben, wie Grusinien zum Beispiel oder Kolchis. Oder den Namen, den wir gebrauchen. Gepriesen und beschrieben wird das Land schon in der antiken Literatur als der Balkon Europas. Als erstes Land der Welt wurde hier das Christentum im Jahre 337 als Staatskirche verankert. Und es rühmt sich, der Geburtsort des Weines zu sein. Das Wort Voino stammt von hier. Sie haben nie von Sakartvelo gehört. Sicher kennen Sie es unter dem Namen, unter dem es überall auf der Welt bis heute bekannt und dennoch den meisten von uns unbekannt ist. Georgien. We are in the Kvareli Tunnel, which is the only tunnel in Georgia. Jetzt sind wir im Kvareli-Tunnel, dem einzigen Tunnel dieser Art in Georgien. Er wurde während der Sowjetzeit gebaut, zwischen 1959 und 1965, und besteht aus insgesamt 15 miteinander verbundenen Tunneln, die zusammen eine Länge von fast 8 Kilometern ergeben. Man hat ihn zu militärischen Zwecken gebaut, aber dafür wurde er nie genutzt. But they never used it. Durch diesen Tunnel fährt keine Eisenbahn und führt keine befahrene Straße. Wir sind ganz im Südosten Georgiens, am Fuße des großen Kaukasus, des Hochgebirges, das die Grenze zu Russland und Armenien im Süden bildet. Der Tunnel liegt unter dem Ort Kvareli in der Region Kachetien. Seit 10 Jahren wird dieses Tunnellabyrinth nun wirklich zum ersten Mal genutzt. Nicht für Panzer, für die es ursprünglich mal gedacht war, sondern für etwas sehr Sinnvolles. Hier haben wir ideale Voraussetzungen, um Wein zu lagern. Die Temperatur zwischen 12 und 14 Grad sowie die Luftfeuchtigkeit von 70% bleiben hier das ganze Jahr über konstant. Kvareli liegt im Herzen des georgischen Weinbaugebiets und die junge Nina führt uns, wie sie stolz erzählt, an 25.000 Flaschen vorbei, die hier gelagert werden, um zu reifen. Die anderen 6 Millionen Liter Wein, die noch nicht auf Flaschen gezogen sind, warten in Stahltanks. Georgischer Wein, weißer wie roter, ist nicht einfach nur Wein, wie wir ihn kennen. Hier wird er noch auf ganz traditionelle Weise in den großen Amphoren produziert und das seit geschätzten 8000 Jahren. Und das geht so. You know, the difference between European and Georgian traditional winemaking is that nach dem Pressen der Trauben trennen wir nicht die Kerne und die Haut vom Saft, sondern sie wandern zusammen in den Kvevri. So nennt man die großen Tongefäße, die in der Erde gelagert werden. Dann beginnt der Gärungsprozess, der ungefähr 10 bis 14 Tage dauert. Danach landet die Maische in einem anderen Gefäß, wo schließlich die festen Bestandteile zu Boden sinken. Alles immer noch im Kvevri. Der Rotwein bleibt 3, der Weißwein 6 Monate darin. Dann wird der Wein gefiltert und landet in einem anderen Kvevri. Und erst nach 5 bis 6 Monaten ziehen wir ihn auf Flaschen. Es ist also ein ziemlich langer Prozess im Vergleich zur europäischen Weise, Wein zu machen. Ich lebe an der Mosel und kann hören, wann meine Winzernachbarn ihren Wein auf Flaschen ziehen. Im Februar klappert es überall aus den Kellern, im Schnitt also nach 3 Monaten. Underground we have very special conditions. In der Erde findet der Wein ganz besondere Bedingungen. Der Ton atmet und für die Gärung wird keinerlei Chemie eingesetzt. Die Gärgase werden in die Erde abgegeben. Der Geschmack ist anders, sehr ungewöhnlich, genau wie die Farbe. It has very interesting, very characteristic taste, very unusual. Zwar gibt es auch bei uns Winzer, die mit Spontangärung arbeiten, doch liegt der entscheidende Unterschied in der luftdichten Versiegelung der großen Amphoren während des Gärprozesses. So entstehen nicht nur beim Weißwein, sondern auch beim Rotwein mehr Tannine und Polyphenole. Ich koste vor Ort Weiß- und Rotwein, dieselbe Traube, nur einmal auf unsere Weise produziert, einmal im Quevri, wie es offiziell heißt. Die traditionell georgische Methode verleiht dem Wein nicht nur eine kräftigere Farbe, was beim Weißen sofort auffällt, auch das Bouquet ist anders. Im Quevri wird das Aroma intensiver, würziger. Während das dem Roten noch mehr Körper und Geschmacksfülle verleiht, ist für unseren Gaumen der Quevri Weißwein dann doch etwas gewöhnungsbedürftig. Da sollte man ein bisschen leiser machen. Auf dem Weg zurück ins Hotel nehme ich mir ein Taxi. Ich bin darüber, dass zu Zeiten von Saakashvili bis vor 2 Jahren, als der die Macht gewechselt hat, hier sehr viel los war. So viel los, dass er 2-mal am Tag von Kwareli bis nach Tel Aviv fahren musste. Tel Aviv ist die Hauptstadt der Region. Damals hatte er sogar einen Mercedes und jetzt musste er auf Opel umsteigen, weil Opel weniger Sprit verbraucht. Ich unterdrücke ein Schmunzeln. Die Regierung Saakashvili war unter anderem für ihren wohlorganisierten Überwachungsapparat bekannt, wie auch für den großen Hang des Ministerpräsidenten zu Prachtbauten und futuristischer Architektur. Weil mit der neuen Regierung nicht so viel los ist, nicht so viel gebaut wird und deswegen auch weniger Touristen kommen und es ist weniger los, einfach weil die Bauarbeiter auch ein wichtiges Potenzial waren oder auch Geld hier ausgaben und die mussten hin und her transportiert werden. Es war viel los. Das hat er erzählt. Was mir auf der Fahrt durch das wunderschöne Kachetien aufgefallen ist und was außerhalb der Hauptstadt Tbilisi überall im Land, in Kleinstädten und Dörfern ins Auge fällt, sind halbfertige Häuser. Einfamilienhäuser, bei denen nur die Außenwände stehen, als sei man plötzlich und auf der Stelle geflüchtet. Wenige Menschen sieht man auf den Straßen. Wie viele Georgier gibt es eigentlich und wo sind sie? Es hat 4,5 Millionen Einwohner offiziell, aber davon 1 Million leben im Ausland. Viele arbeiten in Russland und in Europa, in USA, jetzt auch zunehmend in Italien. Zum Beispiel Frauen, sehr viele Dörfer in Westgeorgien mangeln an Frauen sozusagen, weil sehr viele Frauen, die ganze Dörfer irgendwo in Italien als in der Kranken- oder Altenpflege beschäftigt sind oder in der Türkei und in Griechenland, Portugal arbeiten, weil das wirtschaftliche System zusammengebrochen ist und es gab mehr Arbeitsplätze draußen für Frauen als für Männer. Die Männer sind jetzt hier geblieben, eher arbeitslos. Ich bin auf dem Weg durchs Land und habe den Schnellzug von der Hauptstadt Tbilisi in den Westen, in die drittgrößte Stadt Georgiens, nach Batumi am Schwarzen Meer genommen. Die komfortable Bahn mit viel Platz für die Beine, Getränkeautomaten, Fernsehen und Internet braucht für die 380 Kilometer über 5 Stunden. Quietschend keucht sich der hochmoderne Zug durch das Hochgebirge. Vorbei an Rinderherden, zahllosen Eseln im Dienst, Schafen, Ziegen und ja, menschenarmen Dörfern mit den schon erwähnten halbfertigen Gebäuden. Irgendwo mitten auf einem Berg hält unser Zug 10 Minuten lang. Ich wundere mich. Steht nicht im Fahrplan. Aber alle wissen Bescheid. Die Raucher verlassen den Nichtraucherzug und paffen fröhlich, bis ein Pfeifsignal die Weiterfahrt ankündigt. Georgier feiern nicht nur gern und sind immens gastfreundlich. Sie verströmen Gemütlichkeit und Gelassenheit. Meine Tochter würde sie als sehr gechillt bezeichnen. Die jungen Leute sind modebewusst, jedoch auffällig ohne die Orientierung vieler Osteuropäer auf Model-Image und Star-Attitüden. Sie pflegen eher einen individualistischen Stil und sie sind sehr georgisch. wie die junge Journalistin Etta. Wir sind die Georgier sehr stolz, dass wir unsere eigene Schrift haben, dass sie eine der von 14 Schriften der Welt ist und ist einzigartig und sehr schön. Und wir haben auch eigene Sprache. Die Geschichte unserer Schrift geht in die 3. Jahrhundert vor Christi zurück. Da die Schrift und die Sprache auch eine wichtige, wesentliche Merkmal für eine Identität einer Nation ist, da ist auch für uns auch sehr wichtig und wir versuchen das zu bewahren. Auch die langen Jahrzehnte als Teilrepublik der Sowjetunion haben das nicht ändern können. Ganz im Gegensatz zu anderen Völkern, deren Kultur unterdrückt wurde und sich bis heute nicht vom russischen Einfluss erholen konnte. Aber Straßenschilder und Geschäftsnamen sind nicht nur in den wunderschön verschlungenen runden georgischen Schriftzeichen zu sehen, sondern überall auch auf Englisch. Georgier sind eben gastfreundlich und wollen nicht, dass sich die Gäste verirren. Ich bin mittlerweile in Batumi angekommen, im äußersten Südwesten des Landes. Schwarzes Meer, das an dem Tag strahlend blau schimmert. Palmen, die zentimetergenau an der Uferpromenade von Landschaftsgärtnern geplant und ausgerichtet sind. Knallbunte Casinos ohne Ende, bayerisches Bier und... Während ich hier durch Batumi bummel, gibt es eigentlich keine Straße oder kein Eckchen, wo nicht gehämmert wird. Und das ist eigentlich ganz gut, das Zeichen. Es sind auch in Tbilisi, auch in den kleinen Städten, in denen wir mit der Bahn vorbeigekommen sind, es ist teilweise sehr traurig, weil sehr schöne alte Häuser in einem sehr schlechten Zustand sind. Das hier, was da dran getan wird, zwar neu gebaut, aber auch viel restauriert, ist ein gutes Zeichen, finde ich. Wäsche, nach wie vor ein großes Thema in Batumi. Das heißt, es sieht ähnlich aus wie ein Palermo. Batumi bin ich jetzt auf dem Markt. Kinza. Kinza? Das sind Radishes. Oh, Radishes? No. Jetzt soll ich ein Radieschen probieren. Dann rette ich. Sie schält ihn jetzt für mich. Maloba. Ist gut. Dill? Was ist das? Ladi, also Chica. Das ist ein Gewürz. Da. Ginger? Chili? Perich. Perich, Peperoni. Paprika? Okay, ich nehme davon etwas. Ja, von dem Peperoni, ja. Maloba. Und wie viel? Lari. Der Lari ist die Landeswährung und Georgien ist für besser verdienende Ausländer ein wenig preiswerter als bei uns, aber nicht wirklich billig. Weiter hinten auf dem Markt stehen Männer hinter Holztischen, auf denen große, kegelförmige braune Haufen aufgetürmt sind. Mit Wasser besprühen sie ab und zu ihre Ware. Was ist das wohl? Als ich näher trete, weht mir ein würziger Duft entgegen. Klein geschnittener Tabak. Rund um Batumi wird Tabak angebaut. Die Grenze zur Türkei ist nur 20 Kilometer entfernt. Und das spiegelt sich auch im Angebot auf dem Markt wieder. Obwohl Georgier gerne Schweinefleisch essen, fehlt es hier auf den Ständen. 5% aller Georgier sind Muslime. 95% georgisch-orthodox. Und diese 5% Muslime, 5-7%, man ist sich nicht sicher, die sollen hier um Batumi herum hauptsächlich leben. In Tbilisi sieht man niemanden mit Kopftuch oder so, außer alte Damen, wo das traditionell ist. Aber hier sieht man das schon auch bei jungen Frauen, aber nicht häufig. Was die Nähe zur Türkei oder auch zur muslimischen Tradition nicht widerspiegelt, ist das nach wie vor große Angebot an Spirituosen und georgischen Wein. In jedem kleinen Lädchen, hier gibt es ganz viele Tante-Emma-Lädchen. Und ein paar alte Kirchen. Unmengen von Kirchen dagegen gibt es in der Hauptstadt Tbilisi. Der krönende Abschluss meiner Reise durch Zakatvelo. Ein Priester segnet gerade hier einige alte Frauen, die hier vor einem der Altäre in einer der ältesten Kirchen von Tbilisi stehen. Die Kirche spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle im Alltag der Georgier. Keine andere Nation Europas hat so viele Fastentage wie die Georgier, nämlich fast die Hälfte des Jahres. Fastentage bedeutet, vegan zu essen. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Molkereiprodukte zu sich zu nehmen. Wer auf den georgischen Speisezettel oder in eines Restaurants schaut, ein Menü, wird sehen, dass man hier ohne Probleme vegan leben kann. An diesem Samstagmorgen ist die Kirche recht gut besucht. Es gibt ja keine Sitzreihen, wo man sich hinsetzt oder man steht, an verschiedenen kleinen Altären. Die Kirche wird gerade mit Blumen geschmückt. Lila Chrysanthemen werden überall aufgestellt, große Sträuße mit Lila Chrysanthemen. Knapp 50 Meter weiter das neue, das hippe Tiflis, das hippe Tbilisi. Das Trendige, hier ein Straßencafé, eine Bar, ein Restaurant neben dem anderen, mitten in der Altstadt. Sehr gemütlich, sehr romantisch und sehr modern. Auf der anderen Seite wunderschöne schmiedeeiserne Balkone, kunstvoll gefertigt, gedrechselt. Man fragt sich, halten die noch? Aber sie sind wunderschön und sind an fast jedem der Gebäude hier in der Altstadt zu sehen. Der KGB is still watching you, heißt die eine Kneipe. Wie alt du das ja wirklich? 60 Kilometer entfernt, hat man mir gestern gesagt, von der Hauptstadt Tbilisi, stehen schon russische Truppen nach dem Krieg 2008 um die Gebiete Ossetien, sind sie dort geblieben. Die Georgier gehen sehr gelassen damit um. Ob das nur vorgetäuscht ist oder sie meinen, keine andere Wahl zu haben, weiß ich nicht so sehr einzuschätzen. Tbilisi ist eine der schönsten Städte, die ich kenne. Die Altstadt, wo man verzweifelt versucht, die wunderschönen Häuser aus dem 18. Jahrhundert zu retten, erinnert an Städte Süditaliens. Die kunstvoll geschmiedeten Balkone an fast jedem zweiten Gebäude scheinen zu rufen: Europa, schau her, wir sind wirklich der Balkon zu Europa. Weinläden neben kleinen Boutiquen mit selbstgemachter schräger Mode, Galerien neben Buchläden, Stände, die die berühmten leckeren Tschutschkeller anbieten, Walnussketten oder Würste, die von Traubensaftpüree zusammengehalten werden. Und ja, nicht zu vergessen die zahlreichen Devotionalienläden, in der religiöser Kitsch offenbar seine zahlreichen Bewunderer findet. Kunst und Skulpturen in der ganzen Stadt verteilt. Es ist eine lebendige, uralte Stadt, die sehr jung geblieben ist. Die 24-jährige Marita kellnert in einem der zahllosen Cafés der Stadt, in denen man nicht nur lecker essen kann, sondern in dem, in einem Interieur wie vor 100 Jahren, mehrmals in der Woche junge Leute Jazz und Poesie lauschen. Was macht Ihre Heimatstadt Tbilisi so besonders für Sie? You can see near the Catholic Church, it's here, down you can see synagogue. Hier steht eine katholische Kirche neben der armenischen, dann eine orthodoxe und daneben die Synagoge. So etwas gibt es nur in Tbilisi. Wir leben hier zusammen und haben keine Probleme miteinander. Hier kann man seit jeher alle möglichen Kulturen finden. Das sieht man ja schon an den Gebäuden. Man muss Tbilisi sehen, um das zu begreifen. Ich kann das nicht beschreiben. Und was gefällt dir nicht an deiner Stadt? Die Leute sollten aufhören, ihren Müll aus dem Fenster auf die Straße zu werfen und ihre altmodischen Einstellungen zur Ehe ändern. Viele heiraten hier sehr jung, weil sie sonst nicht miteinander zusammenleben dürfen. Also man kann es, aber es ist schwierig. Und Arbeit, das ist wichtig. Wir jungen Leute finden es schwer, einen Job zu finden. Viele finden nach dem Studium keine Anstellung. Deshalb gehen viele ins Ausland, weil es dort Jobs gibt, die auch anständig bezahlt werden. Ein ganz besonderes Kunstwerk steht am Rande der Altstadt, das für mich Georgien auf einen Punkt bringt. Eine große Skulptur zeigt einen Kreis von Menschen verschiedenen Alters und Herkunft. Sie halten sich an den Händen und schwingen zum Tanz das Bein. Dabei singen sie, trinken, essen und amüsieren sich prächtig. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.